Book 2 24 24 24 Janji Verabredung Verabredung Apakah kamu kelewatan bis? Hast du den Bus verpasst? Hast du den Bus verpasst? Saya sudah setengah jam menunggu kamu. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Apakah kamu tidak bawa ponsel? Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Lain kali harus tepat waktu. Sei das nächste Mal pünktlich. Sei das nächste Mal pünktlich. Lain kali naiklah taksi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Lain kali bawalah payung. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Saya tidak ada acara besok. Morgen habe ich frei. Morgen habe ich frei. Kamu mau kita bertemu besok? Wollen wir uns morgen treffen? Wollen wir uns morgen treffen? Maaf, besok saya tidak bisa. Tut mir leid, morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid, morgen geht es bei mir nicht. Apa akhir pekan ini kamu ada rencana? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Apa kamu sudah ada rencana? Oder bist du schon verabredet? Oder bist du schon verabredet? Saya rasa kita bertemu saat akhir pekan. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Apa kita akan pergi piknik? Wollen wir Picknick machen? Wollen wir Picknick machen? Apa kita akan pergi ke pantai? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? Apa kita akan pergi ke gunung? Wollen wir in die Berge fahren? Wollen wir in die Berge fahren? Saya jemput kamu di kantor. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Saya jemput kamu di rumah. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Saya jemput kamu di halte bis. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.